Danke, ihr Lieben vom Lobpreisteam. Immer wunderschön, bei euch hier den Herrn anzubeten. Schönen guten Abend. Wieder so viele sind herausgekommen an diesem wunderschönen Herbstabend. Ich freue mich hier immer so, wenn ich ein bisschen weg kann vom heißen Brasilien, wo es ja keinen kalten Tag im Jahr gibt. Naja, letztes Jahr hatten wir, ich glaube, 3 Tage, da wurde es so richtig bitterkalt. Da ging es in der Nacht runter auf 12 Grad plus. Das sitzt dann in der Früh, wenn wir dann munter werden, hat es wieder 20 Grad plus. Und meine Frau sitzt mit der Jacke im Wohnzimmer und sagt, es ist so kalt. Und ich sage, 20 Grad und es ist kalt, wie kann es das sein? Und als wir nach Brasilien, meine Frau ist nämlich aus Los Angeles und dort aufgewachsen, da gibt es ja keine Kälte. Und sie hat 18 Jahre sehr gelitten in Österreich, als wir in Österreich Gemeinden gegründet haben. Und dann, als wir nach Brasilien umzogen, in eine Stadt, wo es nur Hitze gibt, da gibt es keinen kalten Tag in meiner Stadt, dann sagte meine Frau mit so einem Lächeln auf dem Gesicht, ist Gott nicht gerecht? 18 Jahre lang habe ich gelitten, jetzt bist du dran. Ich leide nämlich sehr unter allem, was über 20 Grad ist. Ich bin so froh, heute Abend wieder hier sein zu dürfen. Bevor ich beginne, euch zu dienen, nur ganz kurz. Wir hatten heute einen wunderschönen Vormittag mit meinem lieben Freund Gerd und der Diener und Gunther und Christiane. Und wir haben darüber gesprochen, dass ich im April 3 Tage wieder hier sein werde. Und ich sage euch die Tage, wenn ihr das... Oh, danke, danke, danke. Ich hoffe, der Applaus gilt Jesus und nicht mir. Aber ich sage euch mal, 27., 28., 29. April, Montag, Dienstag, Mittwoch, werde ich 3 Tage hier bei euch sein und freue mich schon sehr, sehr, sehr riesig darauf. Danke. Die Bücher sind alle weg, aber Romy wird euch sagen, wenn ihr welche bestellen wollt, ihr könnt sie bestellen. Ich schicke sie sofort noch diese, spätestens Anfang nächste Woche, direkt zu euch nach Hause portofrei, weil das mein Fehler war, dass ich die Bücher nicht mitgebracht habe. Die Kinderbücher, es kommen eine ganze Anzahl zurück hier über mein Erlebnis im Himmel. Die gibt es dann hier in der Gemeinde auch nächste Woche. Heiliger Geist, danke, danke, danke, danke. Heiliger Geist, du bist der uns in alle Wahrheit führt. Du bist der uns lehrt. Du bist der uns leitet. Du bist der uns die Augen öffnet. Wir brauchen dich. Wir lieben dich. Wir schätzen dich. Wir sehnen uns so sehr nach dir, Heiliger Geist. Und wir danken dir für all das, was du tust, was du hier in dieser Stadt tust, in dieser Gemeinde tust, was du in diesem Land tust. Herr, wir danken dir, dass wir wissen, dass wir kurz davor stehen, vor der letztendlichen Erfüllung, dass der Geist Gottes über alles Fleisch ausgegossen sein wird und dass überall auf der ganzen Welt Menschen berührt werden von der Kraft des Heiligen Geistes. Vater im Himmel, wir sehnen uns danach, von dir verwendet zu werden. Wir sehnen uns danach, Teil von dem zu sein, was du tust. So, Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du heute Abend unsere Herzen tief berührst. Wir geben uns dir ganz hin, wir öffnen dir unsere Herzen und wir sagen, Geist Gottes, du bist hier willkommen, völlig und ganz willkommen. Und dafür danken wir dir, dass wir dir vertrauen können für das, was du heute Abend hier tust. Danke, Geist Gottes. Ich war heute so im Beten und Beten und Beten und mich vorbereiten und beten und was soll ich denn dieser tollen Gemeinde hier und diesen Leuten, die auch teilweise von weit her kommen, von der Schweiz habe ich heute mit einer netten Dame geredet, die ist von der Schweiz hierher gereist, extra, wow, von Stuttgart sind sie angereist, sehr weit. Und als ich im Gebet war, hat der Herr zu mir zu sprechen begonnen. Was ich euch heute mitteile, ist keine tolle, nette Predigt über das vollbrachte Werk des Kreuzes, über das ich ja sehr, sehr gerne lehre und predige und das auch eine Leidenschaft von mir ist. Sondern ich bin absolut überzeugt, dass das Wort, das der Herr mir für heute Abend gegeben hat, ist ein prophetisches Wort für diese Zeit, für diese Gemeinde und auch für dieses Land. Und die Ohren haben, die werden hören können. Und wir befinden uns in einer Zeit des Überganges. Wir befinden uns in dieser Zeit, wo wir übergehen von einem Zeitabschnitt in den nächsten. Wir befinden uns am Ende des 6. Tages und kommen in den 7. Tag hinein. Bevor es Tag wird, ist es dunkel. Wir befinden uns in einer Zeit der Veränderung. Wir befinden uns in der Zeit, wo viele von uns im Herzen sich gesehnt haben nach etwas, das wir innerlich gespürt haben. Es kommt auf uns zu. Wir haben es von der Ferne gesehen, aber wir haben es noch nicht erlebt. Und wir befinden uns in dieser Zeit des Überganges. Und in der Zeit des Überganges, das ist eine sehr komplizierte Zeit. Warum? Denn die Zeit des Überganges bedeutet immer auch eine Zeit der Veränderung. Und Veränderung ist schwierig. Wir haben uns gewöhnt an viele Dinge. Wir haben uns gewöhnt, wie der Herr was tut. Wir haben uns gewöhnt an unser Leben mit dem Herrn. Und plötzlich befinden wir uns in dieser Zeit der Veränderung. In der Zeit des Übergangs von einem Schritt zum nächsten. Und plötzlich ist alles durcheinander. Und da gibt es oft Verwirrung. Da gibt es oft Sachen, die wir nicht verstehen. Da gibt es oft so eine Art Chaos. Und in dieser Zeit des Überganges ist es wichtig, dass wir uns richtig positionieren, um dabei zu sein mit dem, bei dem, was der Herr in unserem Land tut. Und ich bin so überzeugt, dass wir wirklich so kurz wie noch nie davor stehen, etwas zu erleben, was wir noch nie erlebt haben in der Geschichte dieses Landes und was auch die Welt noch nie erlebt hat und wonach wir uns alle in unserem Herzen sehnen. Und der Herr hat immer wieder zu mir gesprochen, seit etwa knapp 2 Jahren. Reinhard, es ist die Zeit, sich zu positionieren. Es ist die Zeit, dich zuzubereiten, damit du Teil sein kannst dessen, was ich tue auf dieser Welt. Der Herr hat mir ein Wort gegeben im Mai 2014, das ich auch in Brasilien auch prophezeit habe. Da hat der Herr mir ein Wort gegeben, so klar, dass die Gemeinden erschüttert werden wie noch nie zuvor. Und in diese Erschütterung, die durch die Gemeinden hindurchgehen wird, da wird es Erschütterungen geben, die eine Vorbereitung sein wird. Und ich kann mich erinnern, war damals so belastet und so berührt und so, Herr, bitte nicht die Gemeinde erschüttern, ich liebe die Gemeinde, es ist die Braut Jesus, tu ihr das nicht an. Lieber schön bequem und ruhig und wir haben uns ja alle so gern. Und der Herr hat zu ihm gesagt, Reinhard, die Gemeinde muss erschüttert werden, denn in der Gemeinde ist zu viel Vermischung und zu viel menschlicher Kraft. Und das muss erschüttert werden, damit meine reine, wahre Kraft in und durch die Gemeinde sichtbar werden wird. Und wisst ihr, als ich das begonnen habe zu sehen, wie der Herr in vielen Ländern, wo ich hinreise, wie Gemeinden richtig erschüttert werden, da habe ich begonnen, den Herrn zu suchen. Herr, was machen wir in dieser Zeit der Erschütterung? Denn die Erschütterung hat ja nicht den Sinn, dass wir verunsichert werden oder verletzt werden, sondern die Erschütterung hat ja den Sinn, dass wir uns positionieren, um teilhaben zu können an den großen Dingen, die der Herr tut. Und es gibt 2 Bibelabschnitte, wo es diese Zeit des Überganges gab, diese Zeit der Veränderung, diese Zeit von einem Abschnitt in den anderen hinein. Und aus beiden diesen Bibelabschnitten und diesen Geschichten sehen wir wichtige Lektionen, die wir für uns lernen müssen und davon lernen müssen, damit wir in dieser Zeit des Überganges auch diesen Übergang richtig wahrnehmen können und Teil sein können von dem, was Gott tut. Ich möchte euch gleich zu Anfang einmal etwas sagen. Die Zeit, versteht mich bitte nicht falsch, ich erkläre mich gern. Die Zeit der großen Männer und Frauen Gottes ist vorbei. Das, was Gott tun wird in den nächsten Jahren, bevor Christus wiederkommt, das wird nicht durch die Reinhard Bonkes und Billy Grahams und Benny Hinz geschehen. Versteht ihr, was ich meine? Gott sei Dank für diese wunderbaren Männer Gottes. Ich schätze sie alle sehr. Gott sei Dank für diese gewaltigen Männer Gottes, die Gott verwendet hat auf außerordentliche Weise, auch außerordentliche Weise. Aber das, was Gott tun wird in den nächsten Jahren, bevor Christus wiederkommt, das wird geschehen durch jeden einzelnen Gläubigen, der sagt, ich positioniere mich, um dabei zu sein bei dem, was du tust, Herr. Alle sind eingeladen. Und da wird nicht mehr der große Evangelist sein, der die Millionen zum Herrn führt, sondern da wird jedes Glied des Leibes, das sich dem Herrn ausliefert und sich ihm hingibt und Teil sein will, das, was der Herr tun wird, der wird verwendet werden, um größere Werke zu tun, als Jesus sie getan hat. Und als der Herr mir das so klar gezeigt hat, da hat sich mein Herz riesig gefreut. Denn plötzlich habe ich gesehen, Menschen, die niemand waren in der Gemeinde, die sind plötzlich über Nacht großartige Werkzeuge in der Hand des Herrn gewesen. Menschen, die eigentlich so namenlos, nette, treue Gemeindegeschwister waren, die waren plötzlich ergriffen von der Kraft Gottes und die wurden verwendet vom Herrn auf eine Art und Weise, die erstaunlich ist. Ich habe das so klar in dieser Vision gesehen. Als wir heute im Lobpreis waren, da hat der Herr plötzlich meine geistlichen Augen geöffnet. Ich sah den gesamten Raum total überfüllt mit Engeln. Ich sah das so klar, ich habe die so klar gesehen. Und ich habe dann im Lobpreis gesagt, Herr, was tun die ganzen Engel da? Und der Herr hat gesagt, die Engel, die haben sich bereits positioniert für das, was geschehen wird hier in diesem Ort. Und jetzt ist es daran, mein Volk sich auch positionieren, damit sie zusammen mit den Engeln das tun können, was ich geplant habe, nämlich die große Ernte einzunehmen. Und es ist die Zeit, dass wir verstehen und wir wissen, der Herr ladet uns ein, uns alle, nicht den Reinhard, nicht irgendwelche großen Prediger, uns alle ladet er ein. Und diese Gemeinde wird ein Zentrum sein. Ich werde heute es wird eine Mischung sein von Predigen und Weissagen und prophetischen Worten. Es wird alles vermischt sein. Ihr werdet das im Geist aufschnappen, wie ihr es aufschnappen könnt. Also hört nicht mit den natürlichen Ohren heute Abend, hört mit den Ohren eures Herzens und mit den Augen eures Herzens müsst ihr heute Abend sehen. Denn sonst werdet ihr das verpassen, was der Heilige Geist heute Abend sagt. Aber wisst ihr, es wird diese gewaltige Wolke und Welle, die über die Gemeinde hereinrollt und die in dieser Gemeinde auch geschehen wird. Wenn ihr denkt, dass ihr ein nettes, großes Gebäude habt, dann täuscht ihr euch. Es gibt in Liechtenstein noch gar kein Gebäude, das groß genug sein will, die Menschen, die Jesus anbeten, zu halten, mein lieber Gerd. Das gibt es nicht, das sage ich dir vom Herrn. Das Gebäude gibt es noch nicht. Der Herr hat mir gezeigt, wie diese Gemeinde sich ausbreiten wird, rechts und links und oben und unten. Der Herr hat mir gezeigt, wie Missionare ausgehen werden aus diesem Land in alle Ecken und Enden dieses wunderschönen Landes Deutschland. Und die werden in Kraft und in Autorität hinausgehen. Und du wirst sie umarmen und wenn du sie umarmst, wird diese apostolische, väterliche Salbung über sie kommen und die werden rausgehen in der Autorität und der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Herr möchte dir sagen, mein lieber Gerd, dieser Vatermantel, den ich auf dich gegeben habe, der wird noch wichtiger sein, als du ihn heute verstehst. Denn du bist der Vater nicht nur für diese Gemeinde, sondern auch für diese Nation. Und seit vielen Jahren hat der Herr zu dir geredet über das Vaterherz, aber der Herr möchte dir sagen, dieser Vatermantel wird so schwer auf dich lasten, dass du nichts anderes mehr sein willst, als einfach Vater für das, was der Herr in diesem Land tut. Und du wirst einer der Väter sein, die dieses Land freisetzen werden in dem hinein, was der Herr für dieses Land bestimmt hat. Und du wirst Vater sein von Missionaren, die in allen Ecken und Enden dieses Landes verstreut sein werden und auch in vielen Ländern dieser Welt. Und in dieser Zeit des Überganges, in dieser Zeit der Phase, wo wir von einem Ort in den anderen eintreten, vom sechsten Tag in den siebten Tag, da ist es so wichtig, dass wir uns selbst so vorbereiten, dass wir diesen Übergang nicht verpassen. Denn wisst ihr, der Übergang wird Frustration und Tragik für die einen sein und Freude und Herrlichkeit für die anderen. Wir sehen diesen Übergang ganz klar, als Jesus Christus auf diese Erde kam. Es war der Übergang vom Gesetz, vom alten Bund in den neuen Bund, in die Gnade. Jesus kam, er war voll Wahrheit und Gnade. Plötzlich gab es diesen Übergang. Der Simeon im Tempel hat sich gefreut. Viele haben sich gefreut, die Sünder haben sich gefreut. Die haben sich geschart um Jesus in der Zeit des Übergangs. Aber die religiösen Führer, die nicht bereit waren, ihre Gedanken verändern zu lassen, diese Menschen, die an religiösen Strukturen mit aller Kraft festhielten, für die war die Zeit des Überganges furchtbar und frustrierend und hart, während er für die anderen nichts war als eine gute und fröhliche Nachricht. Und wisst ihr, und so wird das auch in der Gemeinde sein, ich habe das so klar gesehen, entschuldigt mich. Ich habe vor einigen Wochen in Brasilien einen prophetischen Traum gehabt, mitten in der Nacht. Und dieser Traum war ein Teil einer ganzen Serie von Träumen, die der Herr mir gegeben hat. Und ich habe tagsüber gebrütet über diesen Traum, der mich so tief bedrückt hat und so tief bewegt hat. Und dann schickte mir einer meiner geistlichen Söhne, einer der stärksten prophetischen geistlichen Söhne, die ich habe, ein Pastor aus Österreich, der nichts wusste, ich habe nichts kommuniziert, schon lange nicht mit ihm geredet. Er schickte mir plötzlich eine Message an demselben Tag und er hat mir gesagt, Rainer, das sagt der Herr. Und es war ganz genau das, was der Herr mir im Traum gezeigt hat. Und wisst ihr, in dieser Zeit des Überganges, da wird es in der Gemeinde Erstörung geben. Da wird es in der Gemeinde diese Spaltungen geben. Habt keine Angst, nicht diese Gemeindespaltungen, die wir leider so furchtbar traurig fast alle Menschen erlebt haben. Aber diese Spaltungen in das Lager derer, die nicht daran teilhaben werden, an dem, was Gott tut, und derer, die es genießen werden und teilhaben werden. Und diejenigen, die das nicht ergreifen werden, weil sie es nicht positionieren, die werden dastehen und plötzlich nicht wissen, was mit ihnen geschieht. Da wird Verwirrung sein, da wird Durcheinander sein. Da wird richtig in ihrem Herzen wird so viel Chaos sein. Und während die anderen Freudenfeste feiern werden und Tausende zu Jesus führen werden, wird es die anderen geben, die sagen, was ist da eigentlich hier los, was geschieht da? Und so wie die religiösen Führer diesen Übergang verpassten, den sie eigentlich hätten erleben sollen, weil sie nicht bereit waren, ihre Gedanken zu erneuern, weil sie nicht bereit waren, Teil zu sein von dem, was Jesus bringen wollte, dieses vollbrachte Werk des Kreuzes, diese Gnade, diese Wahrheit, diese Liebe des Vaters, konnten sie nicht teilhaben an dem, was der Herr für sie auch vorbereitet hat. Und wir sehen in zwei Bibelabschnitten, und die erste ist, ich werde die jetzt um der Zeit willen nicht ganz lesen, aber ich werde sie euch erzählen. Die erste ist in Jesaja Kapitel 6 und die zweite ist in Apostelgeschichte 1. Jesaja Kapitel 6, es spricht davon, als der König Usia starb. Da sagt der Prophet Jesaja, in dem Jahr, als der König Usia starb, da sah ich den Herrn hoch erhaben. Es war eine Begegnung, die dieser Prophet Jesaja hatte in der Zeit des Übergangs. Der König Usia war einer der tollsten Könige. Er war ein guter König. Er wurde mit 16 Jahren König und regierte das Volk 52 Jahre lang. Und die Bibel sagte, dass sein Nachfolger, er war ein Mann, der tat das, was dem Herrn wohlgefiel, so wie König Usia, sein Vater. Und der König Usia war ein Mann nach dem Herzen Gottes, der das Volk gut regiert hat. Er endete dann tragisch, weil sein Herz sich abgewandt hat und er starb dann an Aussatz. Aber dieser Mann war ein Mann, der dem Volk gut getan hat. Und plötzlich starb dieser Mann. Plötzlich war dieser Mann, der dem Volk so lange gedient hat und so Gutes getan hat, er war nicht mehr hier. Und plötzlich befand sich das Volk Israel in der Zeit des Überganges. Von der Zeit, wo unser wunderbarer Vater uns geführt und geleitet hat, der ist jetzt plötzlich nicht mehr da. Und mitten in dieser Zeit des Überganges hinein sah Jesaja eine Vision. Und der Herr lehrte ihm wichtige Lektionen, wie er in dieser Zeit des Überganges gehen musste und was er tun musste und wie er sich positionieren musste. Das Gleiche sehen wir in Apostelgeschichte 1. Jesus sagt zu den Jüngern, er versammelt sie noch einmal und er sagte, ihr müsst in Jerusalem warten, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Hört mal zu, wir wissen ja, wie lange sie gewartet haben. Wir wissen das, die wussten es nicht. Stellt euch einmal vor, Gerd sagt einfach, ihr als Gemeinde, ihr müsst jetzt einmal warten, bis irgendetwas geschieht. Und ihr habt keine Ahnung, ist es eine Woche, ist es ein Monat, ist es ein Jahr, ist es 10 Jahre. Wer wartet gerne? Niemand von uns wartet gerne. Wir wollen alles schon lieber gestern haben als heute. Und es war die Zeit des Überganges, denn Jesus sagte ihnen, ich gehe weg. Und sie sagten, wirst du jetzt das Reich aufrichten in Israel, die Herrlichkeit aufrichten? Und er sagt, die Zeit und Stunde ist nicht für euch zu wissen, darüber geht es jetzt gar nicht. Ihr bleibt hier, ihr werdet erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Ihr geht in die Welt und ihr predigt das Evangelium. Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Ende der Erde. Und die Jünger befanden sich plötzlich in dieser Zeit des Übergangs. 3,5 Jahre mit Jesus gegangen, 3,5 Jahre auf ihn vertraut. Plötzlich ist alles anderes. Er geht zwar weg, aber er lässt uns nicht einfach so allein. Er gibt uns einen Auftrag. Er sagt, ihr müsst jetzt etwas tun und ohne mich. Und in dieser Phase des Übergangs, in dieser schwierigen Zeit, die oft Verwirrung bringt, weil Veränderung bringt die Verwirrung. Wenn ich in mein eigenes Leben zurückschaue, die Phasen des Überganges, wo der Herr mich von einem Abschnitt in den anderen hineingeführt hat, das waren Phasen, wo es schwer ist, die Stimme Gottes zu hören. Es ist so. Wir sitzen drin in dieser Phase und wir sagen, Herr, wenn du doch nur einen Propheten schicken würdest, der klar und laut reden würde. Wir wünschen uns, die hörbare Stimme des Herrn zu hören. Vater, sprich! Und wir hören nichts, wir sehen nichts, wir sind verwirrt, wir befinden uns in diesem geistlichen Zustand. Das Alte, das geht nicht mehr, das Neue ist noch nicht da. da in dem bin ich noch nicht drinnen, was ich in meinem Herzen gesehen habe und ergriffen habe und geglaubt habe, aber das passt auch nicht mehr. Was mache ich jetzt? Das Alte, das geht irgendwie nicht mehr und das Neue geht auch noch nicht. Was ist jetzt los, Herr? Was tust du? Wo bist du? Was geschieht? Und ich schaue zurück auf Punkte in meinem eigenen Leben, wo der Herr auch in meinem Dienst mich in diesen Phasen des Übergangs geführt hat. Wo ich lernen durfte mich richtig zu positionieren, da ich dann den Übergang auch richtig schaffen und erleben konnte. Und wenn wir das nicht lernen, dann geschieht Folgendes. Anstatt, dass wir im verheißenen Land leben, sterben wir in der Wüste. Das Volk Gottes war bestimmt, in das verheißene Land einzugehen, aber sie haben den Übergang nicht geschafft und starben in der Wüste. Und wisst ihr, wenn wir die Kirchengeschichte ansehen, dann sehen wir das Gleiche. Denominationen haben den Übergang nicht geschafft. Denken wir uns nur die Methodisten zum Beispiel, John und Charles Wesley. Was für eine außergewöhnliche Bewegung von Gott ins Leben gerufen. Wo sind sie heute? Denken wir uns an die Lutheraner. Was für ein Mann Gottes. Dieser Mann Luther, so gewaltig von Gott gebraucht. Wo ist die Kraft und die Herrlichkeit der lutheranischen Kirche heute? Und ich sage das nie mit irgendeiner Kritik. Versteht mich bitte nicht falsch. Denken wir an Charles Spurgeon. Sie nannten ihn den König der Prediger, der die Baptistenbewegung ins Leben gerufen hat. Denken wir selbst an die Pfingstgemeinde, die Azusa Street, wo die Herrlichkeit Gottes so geflossen ist und offenbar war, wo in einigen Jahren tausende Gemeinden gegründet wurden. Und wenn ich denke an die Kirchengeschichte und sehe, wie so viele Bewegungen Gottes den Übergang nicht geschafft haben und dann veräppt sind, dann schreit mein Herz und sagt, Herr, das darf mit mir nicht geschehen. Das darf mit uns in Liechtenstein nicht geschehen. Wisst ihr, ich sage euch jetzt mal was, ihr wisst das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ich bin Teil von euch. Ihr habt keine Ahnung, wie oft ich in der Nacht wach bin und euch vor mir sehe. Keine Ahnung, wie oft ich zum Herrn gefleht und geschrien habe, für diese Stadt und für diese Gemeinde und für dich, meine lieben Freunde. Denn ich weiß, wisst ihr, ich bin ein Mensch, der dorthin geht, wo ich Beziehungen vom Herrn habe. Ich hätte Predigteinladungen zu Hunderten, kreuz und quer auf der ganzen Welt, in riesigen Gemeinden, die mir viel Geld anbieten, wenn ich dorthin gehe und eine Konferenz mache. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe ein Leben zu leben und Aufdruck zu füllen, einen Lauf zu laufen. Ich stehe eines Tages vom Herrn als meinen Richter und nicht vom Menschen. Mich interessiert kein Ruhm vom Menschen. Das interessiert mich alles nicht. Aber ich weiß, der Herr hat mich hierher verknüpft und hierher gesandt und unsere Herzen sind verbunden. Und ich schreie zum Herrn und flehe zum Herrn immer wieder, Herr, wir als Glaubenszentrum Liechtenstein und ihr alle, die ihr heute hier seid, wir müssen diesen Übergang so machen, dass wir Teil sind von dem, was du durch uns tun willst und geplant hast. Denn große Dinge hat der Herr in Deutschland vor. Und wisst ihr, Gott wird sie in Deutschland tun. Das ist für mich keine Frage. Gott wird sie tun, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wer von uns hat Teil daran? Das ist die Frage. Ich habe heute immer wieder dazu mit meinem Herrn geredet. Herr, ist es wirklich Zeit, dass ich mehr Zeit in Deutschland verbringe? Und es scheint, dass von allen Ecken und Enden der Herr in den letzten Wochen und Monaten immer wieder so sagt, Reinhard, du darfst Deutschland nicht vergessen. Und ich spüre, dass unser Land, ich sage immer unser Land, obwohl ich Österreicher bin, aber ich bin halt doch irgendwie Deutscher auch schon im Herzen. Und wisst ihr, und ich spüre, dass wir in unserem Land, wir stehen so an dieser Schwelle, an diesem Schwelle zum Übergang in dem Neuen hinein, dass die Propheten seit Jahrzehnten deklariert haben. Und ich verstehe, wie das ist, wenn die Propheten kommen. Und was hat Paul Kane über Deutschland prophezeit? Gewaltige Dinge. Viele Propheten dieser Welt haben über dieses Land klarische Prophetenbestimmung ausgerufen. Und die Jahre sind vergangen. Und wir sind in dieser Phase. Herr, die prophetischen Worte haben sich nicht erfüllt. Was machen wir? Gehen wir zurück zum Alten? Das passt auch nicht. Im Neuen sind wir auch noch nicht. Herr, wir sind verwirrt. Wir sind durcheinander. Und genau in dieser Phase müssen wir uns positionieren und sagen, okay Herr, wir machen diesen Übergang so, wie du ihn für mich bestimmt hast und wir werden in diesem Übergang uns positionieren, damit wir Teil sein können von dem, was du tust. Wenn wir die Kirchengeschichte sehen, dann sehen wir auch immer, auch in der biblischen Geschichte. Wenn wir sehen zum Beispiel den Übergang von den Richtern zum Königen. Das Volk Gottes war von den Richtern gerichtet und dann plötzlich kommt der König Saul. Das sollte eine Zeit des Übergangs sein, aber dieser König Saul hat es vermasselt. Anstatt sich zu richtig positionieren, hat dieser Mann nach kurzer Zeit alles vermasselt und hat den Übergang nicht richtig geschafft. Und immer wieder sehen wir solche Beispiele. Aber der Herr wird das tun, was er uns auch versprochen hat. Und wir können uns jetzt positionieren. Wisst ihr, noch ist die Zeit der Vorbereitung. Es ist nicht die Zeit, wo wir schon übergegangen sind. Aber wir sind gerade auf der Schwelle hineinzutreten in etwas, was der Herr geplant hat. Und noch ist die Zeit des Überganges. Ich kann es nicht sagen, wie stark in meinem Geist dieses Wort schrillt. Noch ist es Zeit, sich zu positionieren. Ich kann dir nicht sagen, wie lange wir diese Zeit noch haben. Das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, die Zeit ist nicht mehr so lange. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns positionieren müssen. Und in dieser Zeit des Überganges sind einige Punkte ganz wichtig, die ich euch heute Abend kurz ans Herz legen möchte. Erstens, es ist eine Zeit, wo wir unser Herz in Einklang bringen mit dem Herzen des Vaters im Himmel. Das ist einmal das Erste, was wir verstehen müssen. Denn in dieser Zeit der Verwirrung, da ist es oft nicht so leicht. Oft sehen wir nur Verwirrung, anstatt zu verstehen, wenn der Wind der Veränderung bläst, wird er immer unsere Herzen offenbaren. Wisst ihr, unsere Reaktion in der Zeit des Überganges, unsere Reaktion in der Zeit der Veränderung, unsere Reaktion in der Zeit dieser Verwirrung, dieses Dunkels, wo wir noch nicht das Licht ganz ergriffen haben, unsere Reaktion in diesen Zeiten, die machen in Wirklichkeit nichts anderes, als uns einen Spiegel vor unser eigenes Herz vorzuhalten. Und als ich das gesehen habe, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Nächte ich in diesem Jahr in meinem Zimmer auf den Knien gelegen bin vom Herrn, weil ich mir klar bewusst bin, alles, was ich tue und jede meiner Reaktionen ist nichts anderes als ein Spiegel meines Herzens. Und wisst ihr, und so leicht können wir in dieser Zeit des Übergangs einfach eine Reaktion haben und dann alles Mögliche damit rechtfertigen, anstatt zu sagen, jetzt ist es die Zeit, mein Herz mit deinem Herzen in Einklang zu bringen. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Es ist die Zeit, wo wir sagen, Herr, ausgeliefert und hingegeben. Der Herr hat mir am Anfang des Jahres gesagt, Reinhard, die Schlüsselworte für dich diesen Jahr sind ausgeliefert und hingegeben. Und der Schlüsselvers für dich in diesem Jahr ist Galater 2, Vers 20. Ich lebe nicht mehr. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und das Leben, das ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich gegeben hat. Und das ist, wisst ihr, für mich ist das Jahr so, jeden Tag, Herr, ich liefere mit dir aus, ich gebe mit dir hin. Mein Herz soll immer im Eingang sein mit deinem Herzen. Was sagst du, was tust du, was spürst du? Das will ich sagen, das will ich tun, das will ich spüren. Und wir müssen Acht haben, dass wir in der Zeit des Überganges nicht das missachten, was aus unserem Herzen hochkommt. Vor kurzem sagte eine Person zu mir, Reinhard, der macht mich so zornig. Und ich habe gesagt, weißt du, niemand macht dich zornig. Zorn ist in seinem Herzen, darum kommt er raus. Wenn in deinem Herzen kein Zorn wäre, sondern nur Liebe, dann würde dich niemand zornig machen. Und wisst ihr, in dieser Zeit des Überganges ist es die Zeit, Herr, mein Herz muss jetzt in Einklang mit deinem Herzen sein. So diese Zeit, wo wir uns hinlegen vor ihm und einfach in der Stille da liegen vor ihm und sagen, Herr, was immer dein Herz ist, das ist mein Herz. Es geht nicht um meinen Namen, es geht nicht um meine Position, es geht nicht um meinen Dienst, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Größe, es geht nicht um meine Welt, es geht nicht um mein Geld. Es geht nur darum, ist mein Herz und dein Herz im Einklang. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir immer wieder zu diesem Punkt kommen, wo wir einfach täglich vor dem Herrn schauen, dass unser Herz mit seinem Herz im Einklang ist. Denn das sind die Menschen, die in der Zeit des Überganges auch wahrhaftig teilhaben können an dem, was der Herr für sie geplant hat, wenn der Übergang dann wirklich auch vollzogen ist. Wisst ihr, drei Reaktionen sind sehr typisch. Sehr typisch in dieser Zeit des Überganges, der Verwirrung, der Verschiebung, der Veränderung. Und keine dieser drei Reaktionen duldet der Herr, weil er uns ja so sehr liebt. Aber es ist so menschlich. Das Natürlichste in dieser Zeit der Verwirrung, wo der Herr unser Herz mit seinem in Einklang bringen will, die natürlichste Reaktion ist weglaufen, sich zu verstecken oder Schuld zuweisen. Genau das tat Adam. Adam, wo bist du? Erstens lief er weg, zweitens versteckte er sich. Und als er ähnlich vom Herrn geschnappt wurde, sagte er, die Frau, die du mir gegeben hast. Ich bin nicht schuld, die Frau ist schuld und du bist schuld. Und wisst ihr, und ich sehe immer wieder, wie viele Menschen in dieser Phase des Überganges, der Veränderung, wo der Herr uns hineinbringt in diese neuen Dinge, die er vorbereitet hat für uns, und wo es dann dieses, was für uns durcheinander ausschaut, aber in Wirklichkeit ja nichts anderes ist, als eine Gelegenheit, unser Herz mit seinem Herz in Einklang zu bringen. Dass wir in dieser Zeit so versucht sind, diese drei Reaktionen zu haben. Okay, ich verstecke mich. Oder ich laufe davon. Freunde, wohin wollen wir denn laufen? Weißt du, ich habe vor langen Jahren gelernt, du kannst von deinen Problemen nicht weglaufen, weil die laufen ja mit dir, weil die sind in dir drinnen. Wo immer du hinkommst, da sind sie auch. Diese Leute, die alle 6 Monate Gemeinde wechseln, weil irgendjemand in der Gemeinde sie beleidigt haben, die denken, jetzt habe ich die perfekte Gemeinde gefunden. Ich sage diesen Leuten immer, wenn du ähnlich die vollkommene Gemeinde gefunden hast, bitte tret ihr nicht bei, denn in dem Augenblick, wo du ihr beitrittst, ist sie nicht mehr vollkommen, weil jetzt du ein Glied dieser Gemeinde bist. Wohin wollen wir laufen? Aber laufen, sich zu verstecken und Schuld zu weisen, diese drei Dinge, die dürfen wir nicht tun in dieser Zeit des Überganges, sondern wir müssen unser Herz in Einklang bringen mit dem Herz des Vaters. Zweitens, wir müssen unseren Fokus auf den Herrn bewahren, immer auf den Herrn und nie auf die Umstände, nie auf den Nebel, durch den wir gerade durchgehen, nie auf die Dinge, die wir nicht verstehen, auf den Herrn. Schau, was Jesus ihnen gesagt hat in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Apostelgeschichte 1, Vers 6, die waren in dieser Zeit des Überganges, die aber so zusammengekommen waren, die fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Die hatten ihren Fokus jetzt völlig weg vom Herrn und hatten ihn auf ihre eigenen Ambitionen gerichtet. Herr, was ist denn mit dem, wovon wir jetzt schon so lange träumen? Herr, wirst du jetzt endlich das tun, wofür wir eigentlich schon so lange vertraut haben? Jahrelang haben wir gehofft, machst du es jetzt? Und der Herr sagt, schau mal den nächsten Vers an, Vers 7. Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Jesus hat gesagt, warum konzentriert ihr euch auf diese Dinge? Der Fokus ist jetzt auf etwas ganz etwas anderes. Und so oft können wir den Fokus verlieren von dem hin, was eigentlich sein sollte in dieser schwierigen und verwirrenden Zeit. Wir sehen ganz das Gleiche auch im Jesaja Kapitel 6, Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Zu der Zeit, als der König Usia starb, sah ich den Herrn. Sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum erfüllte den Tempel. Er sah den Herrn, aber in dieser Zeit des Überganges hat sich sein Fokus auch geändert. Schau mal, was uns Vers 5 sagt. Er sah sich selbst, er sah seine Schwächen, er sah seine Mängel. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und wisst ihr, in dieser Zeit der Verwirrung, in dieser Zeit dieses der Übergang ist, da ist es so leicht, dass wir nicht mehr den Herrn sehen, dass wir nicht mehr den Auftrag sehen, sondern dass wir unsere Schwächen sehen und die Schwächen unseres Bruders, unserer Schwester. Ich bin unreiner Lippen, ich bin mitten unter dem Volk von unreinen Lippen. Aber das dürfen wir nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir unser Augenlenk auf den Herrn und auf seinen Auftrag immer wieder hinrichten. Weg von dir hin zu ihm. Weg von dir hin zu ihm. Denn wenn wir beginnen, dem Feind uns dieses Spiel, auf dieses Spiel des Feindes einzulassen, der immer wieder uns hinrichtet auf was wir nicht gemacht haben und was wir nicht geschafft haben und unsere Schwächen und unsere Fehler und unsere Versagen. Er ist ja der Verkläger der Brüder. Und ständig auf uns schauen und auf uns schauen und auf uns schauen, was geschieht. Wir werden diesen Übergang nicht verpassen, weil wir nur unsere Schwächen sehen, unsere Fehler sehen. Aber der Herr war ja so wunderbar, der Herr hat hier die Lösung. Da kam ein Seraphim und er nahm diese Kohle vom Altar und er berührte ihn. Und er sagt, du bist gereinigt, deine Schuld ist von dir gegangen, gewichen. Und wisst ihr, wenn wir nicht auf den Herrn und auf sein vollbrachtes Werk den Fokus lassen in dieser Zeit des Überganges, dann werden wir nicht teil sein können, diese Ernte vom Herrn einzubringen. Warum? Denn wenn plötzlich tausende Menschen nach Christus schreien, werden wir dastehen und werden wir sagen, ja, ich bin ja selbst noch ganz verkorkst. Ich bin ja selbst noch ganz nicht fertig gemacht. Ich bin ja selbst noch das und jenes und dieses. Aber in dieser Zeit müssen wir jetzt lernen, auf den Herrn zu schauen und sagen, ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und unser Blick muss immer auf ihn und sein Werk gerichtet sein. Immer. Denn so sehr versucht der Feind, uns immer wieder hinzulegen, auf unsere Schwächen, auf unsere Versagen und dann alle diese Zweifel, unsere Gedanken. Aber warum? Aber wieso? Was habe ich da falsch gemacht? Wenn ich dann, warum das so? Wisst ihr, ich habe gelernt vor vielen Jahren, auf diese Spielchen lasse ich mich nicht ein. Und ich habe eins verstanden, der Herr tut es nicht. Der Herr tut es nicht aufgrund von Reinhard, sondern der Herr tut es trotz des Reinhards. Weißt du? Der Herr sagt nicht, oh Reinhard, du bist so gut, ich verwende dich. Der Herr sagt, Reinhard, ich weiß ja, was du bist. Gar nichts, aber ich verwende dich trotzdem. Und das ist die Herrlichkeit. Wir sind in der Zeit des Überganges, wo wir wegkommen von dem, was wir für den Herrn tun, hinkommen zu dem, was er durch uns tut. Und wenn er durch uns wirkt, plötzlich ist unser Fokus ein ganz anderer. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich nach Hause gegangen bin von einem Gottesdienst, wo ich zu tausenden Menschen gedient habe und Wunder und Zeichen gesehen habe und Gewaltiges erlebt habe. Und ich liege zu Hause in einem Bett und ich sage, Herr, wie schaffst du das? Wie schaffst du das, dass du diesen kleinen Österreicher nimmst, der ein verkorkstes Leben gehabt hat, der mit 12 Jahren sich bereits 3-mal versucht hat, das Leben zu nehmen? Wie schaffst du das, dass du den schnappst und um die Welt schickst und verwendest? Du bist genial! Aber wenn ich auf mich blicke, dann wird das ganz chaotisch. Und drum, wir leben in dieser Zeit der Erschütterung. In dieser Zeit der Erschütterung, schau bitte nicht auf dich und deine Schwächen. Schau auf ihn. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Seine Gnade ist genug. Das vollkommene Werk des Kreuzes reicht aus. Der Herr wird nicht die Großen und Starken verwenden. Der Herr wird die verwenden, die sich einfach ihm ausgeliefert haben. Und die sagen, hier bitte ich, mein Herz ist im Eingang mit dir. Mein Fokus liegt auf dir und auf das vollbrachte Werk des Kreuzes, nicht auf mich. Ich werde nirgendwo Schuld zuweisen. Ich werde mich nicht davonlaufen, verstecken. Ich werde einfach hier stehen und sagen, Herr, du bist jetzt mein Fokus. Ich werde dich sehen, hoch erhaben und ich werde das sehen, was du getan hast. Der nächste Punkt. In dieser Zeit des Überganges müssen wir uns an den Verheißungen des Herrn halten. Wisst ihr, der Herr Jesus hat den Jüngern Folgendes verheißen. Er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Das war klar. Er hat ihnen Markus 16 gesagt, Zeichen und Wunder werden euch folgen. Und er hat ihnen gesagt, dass ihr werdet an alle Enden dieser Welt gehen, das Evangelium predigen. Das war ganz klar. Die Verheißung war klar, der Auftrag war klar. Was haben sie gemacht? Sie haben den Fokus weggelenkt von dem, Herr, was machst du jetzt? Machst du eh das, was wir wollen? Und in diesen Zeiten des Überganges, da müssen wir unseren Fokus weglegen auf den von was wir wollen. Was wir wollen, ist am Ende des Tages ja nicht wichtig, sondern was der Herr tut, ist wichtig. Und wenn wir jetzt lernen, die prophetischen Worte, die Gott ausgesprochen hat, die Verheißungen, die er uns gegeben hat, die müssen wir in dieser Zeit nehmen und an denen müssen wir festhalten. Die dürfen wir nicht loslassen. Wisst ihr, ein prophetisches Wort ist ja kein Spielzeug. Ein prophetisches Wort ist eine Einladung Gottes. Und wie viele von uns haben das nicht verstanden, wie wir auch mit dem Prophetischen umgehen sollen. Und wenn sich die Verheißung verzögert, was machen wir dann, wenn das Herz schwer wird, wie gehen wir damit um? Und wenn die Zweifel kommen, hat das Gott wirklich gesagt, werden wir es noch erleben, können wir Teil davon sein, wie wird das sein? Aber wir dürfen diese Verheißungen, die Gott gesagt hat, dieses Wort, das er uns über ausgesprochen hat, die dürfen wir nicht loslassen. Wir müssen die vor unseren Augen halten. Wisst ihr, die Worte, die der Herr mir gegeben hat, ich habe prophetische Worte bekommen. Eins, im Oktober 2000 hat der Herr mir ein prophetisches Wort gegeben durch einen englischen Propheten. Oktober 2000. Nichts hat sich erfüllt. 2005 hat alles chaotisch ausgeschaut. 2010 hat es ausgeschaut, als ob sie das Wort nie erfüllen konnte. Absolut nie. Ich habe dieses Wort von mir gehabt. Ich habe es ausgedruckt gehabt. Ich habe immer wieder gesagt, Herr, was du gesagt hast, das ist auch klar, das tust du. Und das prophetische Wort ist immer eine Einladung, von uns mit dem Herrn zusammenzuarbeiten. Es ist eine Einladung. Und die Worte, die der Herr euch als Gemeinde gegeben hat, das sind Einladungen, die stehen, meine lieben Freunde. Die stehen. Der Herr sagt heute noch zu euch, ich habe euch eingeladen, in diesem Land, in dieser Stadt Großartiges zu tun. Und die Einladung zieht er hier nicht zurück. Auch wenn wir durch Zeiten hindurchgehen, wo es so aussieht, als ob die Einladung vielleicht nicht mehr steht, aber die steht und unser Blick muss auf diese Einladung gerichtet bleiben. Es ist so leicht, dass wir diesen Blick verlieren von dem, was Gott gesagt hat. Und wisst ihr, was ich gelernt habe mit dem prophetischen Dienst? Der prophetische Dienst ladet uns nicht nur ein, das zu erleben, was Gott sagt, sondern zusammen zu arbeiten mit ihm. Und das ist das Gewaltige. Gott streckt dir die Hand aus und sagt, wollen wir mal zusammen? Und viele Menschen erleben die Erfüllung ihrer prophetischen Worte nicht aus einem Grund. Weil sie nicht verstanden haben, das prophetische Wort ist nicht nur etwas, was mich toll fühlen lässt zurzeit, sondern ist auch etwas, was eine Herausforderung ist, nämlich meine Gedanken zu erneuern, damit ich in das hineinkommen kann, was der Herr für mich geplant hat. Denn oft ist es so, dass die Dinge, die der Herr gesagt hat und so wie wir bis jetzt gelernt haben zu denken, die passen oft nicht zusammen. Und drum, wenn der Herr zu mir etwas Prophetisches sagt und mein Kopf sagt dann, boah, das hört sich zwar gewaltig an, aber wie soll denn das gehen? Dann habe ich verstehen gelernt, okay, jetzt ist es daran, meine Sinne zu erneuern. Jetzt ist es daran, alte Strukturen loszulassen und neue Weinschläuche anzunehmen, damit das, was Gott so gewaltig über mich deklariert hat, ich auch erleben und in Erfüllung sehen kann. Und oft ist es so, dass unsere unerneuerten Gedanken so im Wege stehen von dem, was der Herr über uns prophetisch ausgesprochen hat. Und da müssen wir uns positionieren. Da müssen wir sagen, okay Herr, das ist groß, das ist riesig, das ist gewaltig, du hast es über uns deklariert. Wir können uns eigentlich nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber wir sind bereit, unsere Gedanken erneuern zu lassen durch dein Wort. Wir sind bereit, alte Strukturen in unseren Gedankenmuster loszulassen, damit wir auch in Einklang sein können mit dem, was du über uns gesagt hast. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, Reinhard, du hast dieses Wort über mich prophezeit, wie soll denn das gehen? Das ist der Konträr von allem, was ich eigentlich schaffen kann. Dann sage ich, dann war's sicher vom Herrn. Dann war's sicher vom Herrn. Wenn das du gar nicht schaffen kannst, dann war's ganz sicher vom Herrn. Denn jetzt bist du eingeladen, mit dem allmächtigen Schöpfer des Universums dieses schöpferische Wort gemeinsam in Erfüllung gehen zu sehen. Und das ist eigentlich das Herrliche, wisst ihr, dass Gott uns einladet. Halt an den Verheißungen fest, lass sie nicht los, aber erlaube auch dem prophetischen Wort in deinen Gedankenmuster, in deinen Strukturen Veränderung zu bringen, damit du da bist, wo du positioniert bist und wenn es eintrifft, dass du auch bereit bist, mit ihm zusammenzuarbeiten und es zusammen zu erleben. Der nächste Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist, in dieser Zeit des Übergangs ist es Zeit, immer wieder uns klar zu machen, wir leben aus Glauben und nicht aus Furcht. Wisst ihr, in diesen Phasen des Überganges, da will sich Furcht so schnell einschleichen in unser Herz. So schnell. Immer wieder versucht die Furcht und der Zweifel in unser Herz einzusteigen. Das Lied, das wir heute gesungen haben vom Jonathan Hessler, das ist eines meiner Lieblingslieder. Mitten im Kampf singe ich noch lauter. bis der Zweifel weg ist aus meinem Herzen. Ich singe ein lautes Halleluja. Und wisst ihr, der Feind will immer uns versuchen, mitten in den Kampf uns zu verführen und zu täuschen und uns hinzulenken auf den Kampf, anstatt uns hinzulenken auf den Sieg. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. In dieser Zeit, wo diese Dinge sich verändern, wo der Umbruch ist, wenn der Feind es schaffen kann, dass er unser Augenmerk auf den Kampf legt, dann wird er versuchen, mit Furcht hineinzukommen in unser Herz. Und die Furchtsamen, die werden diese Veränderung nämlich nicht schaffen. So wie das Volk Israel es nicht geschafft hat und in der Wüste gestorben ist. Und wisst ihr, und wir müssen uns einfach immer wieder ermutigen und sagen, Herr, wir vertrauen dir. Auch wenn Furcht an unser Herz klopft, weil wir in dieser Veränderungsphase stehen, da sagen wir, Herr, wir vertrauen dir. Wir positionieren uns jeden Tag neu. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Unser Vertrauen ist nicht auf das, was wir alle schaffen können. Unser Vertrauen ist auf dich. Auch wenn Berge wanken und Hügel vergehen, so wird deine Gnade doch niemals vergehen. Auch wenn ich wandere durch das Tal des Todesschatten, so bist du bei mir und dein Stecken und Stab, die trösten mich. Und diese Phasen, wo wir das noch nicht erleben, was der Herr uns gesagt hat, da wird immer wieder versucht werden, dass Furcht sich einschleichen kann in unserem Herzen. Und wir müssen diese konstante Entscheidungen immer wieder treffen. Wir leben nicht aus Furcht, sondern wir leben aus Glauben. Und wenn wir dieses einfach beachten und einfach unser Herz nicht öffnen für Furcht, sondern wirklich für Glauben, wenn wir unseren Fokus auf das, was Gott Verheißung haben, lenken, wenn wir nicht auf unsere Schwächen schauen, sondern auf ihn und sein vollbrachtes Werk, wenn wir lernen, ganz einfach in dieser Phase unser Herz immer wieder in Einklang zu bringen mit ihm, immer wieder zu sagen, Herr, ist zwischen meinem Herz und deinem Herz, ist da eh alles okay? Fühle ich so, wie du fühlst? Denke ich so, wie du denkst? Sehe ich so, wie du siehst? Ist mein Sichtpunkt und dein Sichtpunkt der gleiche? Oder sind unsere Blickwinkel etwas vielleicht nicht ganz übereinstimmend? Denn noch haben wir Zeit. Noch haben wir Zeit. Aber der Tag kommt und der kommt bald. Wo der Herr sagt, ich habe meinem Volk immer wieder gesagt und gelehrt, bringt euch in Einklang, positioniert euch. So viele prophetische Stimmen auf der ganzen Welt sagen heute dasselbe. Es ist Zeit, die Trompete zu blasen und sich zu positionieren. Denn bald geht's los. Und wisst ihr, ich habe in meinem Herzen eine Zuversicht, eine Überzeugung, einen festen Glauben, dass dieses Zentrum hier, diese Gemeinde hier, du, der heute Abend hier sitzt, du bist nicht das Zufall hier. Du bist nicht da, weil halt irgendein Österreicher predigt. Du bist heute Abend hier, weil der Herr dich hierher gezogen hat. Und du bist heute Abend hier, weil der Herr dir sagen möchte, ich möchte, dass du positioniert bist und Teil bist von der großen Ernte, die der Herr in diesem Land bringen wird. Freunde, ich habe gesehen, wie Geschäftsmänner, hochrangige Geschäftsmänner, ich habe in einer Vision das so klar gesehen, wie hochrangige Geschäftsmänner inmitten in Business Meeting der Geist Gottes durch sie floss und wie die Geschäftsleute um diesen ovalen Tisch herum die Strategien von Millionen und zig Millionen, hunderten Millionen gehabt und geplant haben, wie die plötzlich aus ihren Stühlen rutschten und auf die Knie fielen und Gott anriefen, weil sie ihn brauchten und errettet wurden. Und wir werden sehen, wie in den Schulen, wie in den Businesses, wie überall hinein, wo das Volk Gottes steht, wie überall dort hinein der Heilige Geist fließen wird auf eine Art und Weise, wie es in keiner Erweckung der Kirchengeschichte noch je stattgefunden hat. Hartmut, und du bist auch einer. Hartmut, Entschuldigung, der Herr möchte dir sagen, ich habe dich nicht dorthin gestellt, einfach um ein Geschäftsmann zu sein und erfolgreich zu sein, obwohl das auch deine Bestimmung ist. Diese Bestimmung habe ich dir gegeben und das habe ich dir auch immer wieder bestätigt und gesagt, durch viele Worte und durch viele Zeugnisse. Der Herr möchte dir sagen, all die Dinge, die du erlebt hast in den vergangenen Jahren, wo du gesagt hast, aber dennoch ist das das Werk des Herrn, dennoch ist das das Geschäft des Herrn und nicht loslassen hast, von dem, was du in deinem Herzen festgehalten hast. Der Herr möchte dir sagen, aber in Wirklichkeit ist alles das nur die Schulung und das Trainieren auf die wirkliche, wahrhafte Bestimmung, die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes in deine ganze Gegend zu bringen. Und ich sehe, wie die Wolke der Herrlichkeit Gottes dich begleitet auf eine Art und Weise, die tausende Menschen freisetzt, in ihre Bestimmung hineinzukommen. Denn in Wirklichkeit geht es weder um Geschäft, noch um Erfolg, noch um Geld. In Wirklichkeit geht es um die Herrlichkeit Gottes, die du tragen wirst. Und der Herr will dich dazu verwenden, weil er deine Treue gesehen hat. Immer wieder hat der Herr gesehen, dass dein Herz für sein Reich schlägt und für sein Werk schlägt. Viele Menschen haben dich ausgenutzt und viele Menschen haben einfach dich ausgenommen und dich ausgenutzt und dich verwenden wollen, aber dennoch hast du niemals dein Herz verschlossen für den Herrn und für sein Werk. Und der Herr möchte dir sagen, viele Menschen, die haben weniger mitgemacht, als du es mitgemacht hast von ihren eigenen Brüdern und Schwestern und die haben ihr Herz verschlossen und verbittern lassen, aber du hast es niemals erlaubt, niemals. Du hast dein Herz offen gelassen für deinen Herrn und für sein Werk und für seine Kinder. Und der Herr möchte dir sagen, wahrhaftig wirst du und deine Familie die Gegenwart Gottes hineintragen in die Gegend, wer dich hingestellt hat. Du und deine Kinder und deine Frau. Ich sehe, wie eine Herrlichkeit Gottes durch euch fließen wird. Und ich sehe eine Aktivitäten von Engeln, die der Herr freigesetzt hat. Und wie tausende Menschen ihre Knie beugen werden. Ich sehe, wie du hineinkommst in diese Geschäftsgebäude, wie du hineinkommst. Und während du hineinkommst, ändert sich alles in diesem Raum. Ich sehe, während du hineinsteigst, die Dämonen laufen, weil die Engel mit dir hineinmarschieren und die Gegenwart Gottes mit dir hineinmarschiert. Und Dämonen fliehen und nur so rauslaufen. Und ich sehe, wie viele Menschen sich dem Herrn geben werden durch dich. Und der Herr wird dich dazu verwenden, viele Männer und Gottesfrauen auszurüsten, um in dem zu stehen, wo der Herr sie bestimmt hat zu stehen. Nicht nur wirst du ein Mann sein, der in vielen Bereichen Erfolg haben wird, sondern du wirst ein Mann sein, der viele Kinder Gottes ausbildet, um ihren Berufung und ihren Traum vom Herrn zu erfüllen. Und das wird dein größtes Geschenk vom Herrn sein. Und ich sehe auch, wie euer Geschäftsgebäude, ich sehe, wie die Herrlichkeit Gottes wie ein Fluss aus Gold da rausrinnt. Rinnt hinaus in die Städte, in die umliegenden Städte. Leute werden angereist, kommen von weit her. Ich sehe, wie ganze Nächte, wie hunderte Leute nächtelang verbringen werden auf eurem Gelände, weil sie die Herrlichkeit Gottes einfach so anziehen wird. Oh, Jesus, Goshita, komm rauf, Philipp. Kisha, taradabasondo, gosataya. Hoshita, babasando, brohoshita, kasaya. Oh, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist.